gepresst werden. Weil sollte einmal der Fall kommen, dass sie mich sperren. Dann kann ich sagen, ich hab lang gelebt. Nicht nachzudenken, hab ich mir nie angewöhnt. Mit 60 keine Falten haben, das war so schön. Deshalb lieg ich unser Messer, wart auf die OP. 80 Jahre und noch immer nicht dement. Ich will ja nur, dass mich mehr Urenkel da kennt. Für mehr Gesundheit tue ich alles. Spitzwaren Vitamine, sollt sich mein Immunsystem dagegen weigern. Histamine, ich hab den Krieg erlebt in die 20er. Jetzt bin ich 100 Jahre und in der Anstalt. Aber eigentlich denke ich mir, warum will ich so alt werden? Warum komm ich auf den Plätzchen, ich will nicht bald sterben? Hab ich nix erlebt? Hab ich was versammt? Mach was aus dir, Alter, leb dein Traum! Egal wie alt du bist, du lebst im Jetzt und nicht in 100.000 Jahren mit Asthmann mit Krebs. Die Welt ist verrückt, die Leute dran am Radl haben Angst vor alles, sind gelähmt wie noch am Schlagel. Was bringen da die Jahre, was du nicht mehr kannst? Fangst im Alter von 1 nur zum Rennen an, dass der junges Puppa Not zum Orgasmus bringst und du schreist und blärst, was die Pantoffeln noch gibst. Ich will es dann sterben, wenn mein Körper sagt, ich hab mein Ziel erreicht. Bis ich nix mehr lernen kann, mein Ziel sagt, ja, das will nicht sein. Ist mal lang nicht, man lernt jeden Tag was Neues. Ob man saufen nicht oder nicht, liegt nur an dir, es muss dich freien. Du hast ja eh Zeit, aber pass auf, so schnell kannst gar nicht schauen, gehst drauf. Profil und mach alles was geht und los nix aus auf deinem Weg. Das was du hast gehört dir und nimmt dann nicht mehr weh. Es ist dein Leben, nur du entscheidst was machst und was nicht. Ich lass mir nix mehr spritzen, nimm keine Tabletten. Na verdammt, ich bin nicht blöd. Bin ein positiver Mensch mit voller Ladung Energie. Ich lebe mein eigenes Leben, nach meinen eigenen Regeln. Sag mal nix sein, was die Ärzte sagen, zerreiß euch an Zähl. Da hilft kein Bitten und Bädel, von mir kriegt es mehr kein Knäl. Sollt ich mal wieder krank werden, nimm ich sicher nichts mehr dagegen. Ich wird den Tag überleben, ich will nicht sterben, deswegen. Mit deiner eigenen Kraft bewältigst du alles im Leben. Egal wie alt du bist, du lebst im Jetzt und nicht in 100.000 Jahren mit Asthma und mit Krebs. Die Welt ist verrückt, die Leute dran am Rall und Angst vor alles, angelebt wie noch am Schlagel. Was bringen auch die Jahre, was du nicht mehr kannst? Wachst im Alter mit 90 nur zum Rennen an, dass der junges Puppal noch zum Orgasmus bringst und du schreist und blärst, was die Pantoffeln noch gibst. Egal wie alt du bist, du lebst im Jetzt und nicht in 100.000 Jahren mit Asthma und mit Krebs. Die Welt ist verrückt, die Leute dran am Radl haben Angst vor alles, sind gelähmt wie noch am Schlagel. Was bringen da die Jahre, was du nicht mehr kannst? Fangst im Alter von 1 nur zum Rennen an, dass der junges Puppa Not zum Orgasmus bringst und du schreist und blärst, was die Pantoffeln noch gibst. Egal wie alt du bist, du lebst im Jetzt und nicht in 100.000 Jahren mit Asthma und mit Krebs. Die Welt ist verrückt, die Leute dran am Rall und Angst vor alles, sind gelebt wie noch am Schlagel. Was bringen auch die Jahre, was du nicht mehr kannst? Wachst im Alter mit 90 nur zum Rennen an, dass der junges Puppal noch zum Orgasmus bringst und du schreist und blärst, was die Pantoffeln noch gibst.